Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 3, Tag 5. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Nachdem Paulus ihnen also ganz klar erklärt hat, dass Eifersucht und sich vergleichen geistliche Unreife ist, zeigt er ihnen ein weiteres Zeichen geistlicher Unreife. Er sagt: Streitet ihr euch wie Kinder und ergreift am Ende Partei? Ach, Christen tun so etwas nicht. Wenn du nur wüsstest, in wie vielen Leitertreffen ich schon gesessen bin und Streitigkeiten unterbinden musste. Ja, Christen streiten, denn Christen sind leider oft geistlich unreif. Und schau, Paulus sagt noch etwas anderes. Er sagt nicht nur, ihr streitet wie Kinder. Er sagt auch, und ergreift am Ende Partei. Wenn wir nur verstehen würden, dass wir in dem Moment, in dem wir Partei ergreifen, geistlich so unreif wie kleine Babys sind. Das ist eine ernsthafte Sache. Ich erzähle dir eine unglaubliche Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte, die sich vor Jahren ereignet hat. Gleich nachdem ich 1983 meine Bibelschule beendet hatte, ging ich zu einer sehr bekannten und sehr guten Gemeinde. Man bat mich, dort einen Jugenddienst aufzubauen. Diese Gemeinde war eine sehr bekannte und angesehene Gemeinde. Es gab dort 5 Pastoren und hauptamtliche Mitarbeiter. Ich war einer von ihnen. Was aber alle, die die Gemeinde kannten, beeindruckte, waren die beiden Hauptpastoren. Ihre Familien waren die besten Freunde. Sie schienen in absoluter Einigkeit zu arbeiten. Die Leute waren überrascht, wie stark ihre Einigkeit war. Ich liebte sie beide, ich stand ihnen wirklich sehr nahe. Dann geschah Folgendes. Ich kehrte nach Österreich zurück, heiratete, begann meine eigene Arbeit. Dann erhielt ich plötzlich die Nachricht, dass die beiden Pastoren sich zerstritten hatten. Eigentlich habe ich die Nachricht bekommen, nachdem es der Herr mir gezeigt hatte. Ohne lange zu zögern, habe ich sofort gehandelt. Ich schrieb einen Brief an beide Pastoren. Ich schrieb ihnen: Jungs, ich möchte, dass ihr versteht, dass ich mit euch beiden befreundet sein will. Ich werde nicht akzeptieren, dass ich Partei ergreife. Und weißt du, was bemerkenswert war? Das Erstaunliche war, dass von allen Leuten, die ich kannte, ich der Einzige war, der das geäußert hat. Am Ende spaltete sich die Gemeinde. Es war eine sehr traurige Geschichte. Lange Zeit redeten die beiden Hauptleiter nicht einmal miteinander. Und ich weigerte mich, Partei zu ergreifen. Ich blieb mit diesen beiden Männern Gottes eng befreundet und habe mich nie in eine schlechte Situation drängen lassen, in der ich Partei ergreifen musste. Warum ist das so wichtig? Wenn die Bibel sagt, dass wir geistlich unreif sind, wenn wir Partei ergreifen, weißt du, was das bedeutet? Paulus sagte, dass er ihnen die fortgeschrittenen Lehren nicht vermitteln konnte. Das heißt also, dass Gott unglaubliche, erstaunliche Botschaften für dich hat, die du nicht empfangen kannst, wenn du geistlich unreif bist. Es wäre so schön, wenn wir als Christen lernen könnten, niemals für jemanden Partei zu ergreifen, sondern nur auf der Seite des Herrn zu stehen. Weißt du, was dann passieren würde? Wir würden geistlich reif sein. Ich höre schon einige Leute sagen: Ach, das geht doch gar nicht, weil sie mich manchmal dazu nötigen, Partei zu ergreifen. Nein, niemand kann dich jemals dazu zwingen, Partei zu ergreifen. Ja, ich war schon in solchen Situationen, in denen, wenn du dich weigerst, Partei zu ergreifen, möglicherweise eine der Parteien nicht mehr mit dir spricht. Aber das ist nicht mein Problem, sondern das Problem der anderen. Ich treffe eine Entscheidung, dass ich auf der Seite von Jesus stehe. Und wenn zwei Menschen sich nicht einig sind, ist das nicht mein Problem. Stell dir vor, eine Gemeinde ist sich nicht einig und beginnt sich zu spalten und der Herr Jesus sagt: Mal sehen, auf welche Seite ich mich schlagen werde. Wow, deine Offenbarung gefällt mir wirklich. Wow, das ist wirklich großartig. Ich denke, ich werde mich auf deine Seite schlagen, denn deine Offenbarung ist wirklich sehr gut. Gott wird das nie und nimmer tun. Und wir sollten das auch nicht tun. Lasst uns also zu reifen Menschen werden, die keine Partei ergreifen. Bis morgen!